بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إن من الله سأل بعمل سبحانه سيجن الله سيجن هاي وهيد محمد صلى الله عليه وسلم. Heute kommen wir zum Kapitel über, wann das Fasten jeden Tag anfängt und täglich aufhört. Nachdem wir beim letzten Mal geredet haben darüber, wann der Fastenmonat eintritt und wann der Monat Shawwal, der Monat nach dem Monat Ramadan, eintritt, reden wir heute darüber, wann das Fasten jeden Tag beginnt und aufhört. Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Surat Al-Baqarah, in Surah 2, Vers 187, erlaubt ist euch in der Nacht des Fastens mit euren Frauen Beischlaf auszuüben. Sie sind euch ein Kleid und ihr seid ihnen ein Kleid. Allah weiß, dass ihr euch selbst immer wieder betrogt. Und da hat er eure Reue angenommen und euch verziehen. Von jetzt an verkehrt mit ihnen und trachtet nach dem, was Allah für euch bestimmt hat, und esst und trinkt, bis sich für euch der weiße vom schwarzen Faden der Morgendämmerung klar unterscheidet. Hierauf vollzieht das Fasten bis zur Nacht und verkehrt nicht mit ihnen, während ihr euch zur Andacht in die Gebetsstätte zurückgezogen habt, bis zum Ende der Verse. Diese Verse beinhalten sowohl den Beginn des Fastens als auch das Ende des Fastens. Und Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, sagte über diesen Vers, dies ist eine Erlaubnis von Allah, dem Barmherzigen, dem Erhabenen für die Muslime. Er will damit sagen, er hat es ihnen leicht gemacht, was ihnen am Anfang schwer gewesen ist oder was ihnen am Anfang schwer fiel. Und zwar, am Anfang des Islam war es so, wenn jemand nicht am Fasten war, das heißt, er sein Fasten gebrochen hat nach dem Sonnenuntergang, dann war ihm das Essen und das Trinken und der Geschlechtsverkehr erlaubt bis zum Isha-Gebet oder wenn er einfach vorher eingeschlafen ist. Denn sobald er eingeschlafen ist oder das Isha-Gebet verrichtet hat, dann war für ihn das Essen und Trinken, der Verkehr bis zum nächsten Maghrib verboten. Also sobald er die Isha-Zeit gekommen ist oder vorher schon eingeschlafen ist, nach dem Sonnenuntergang, dann war ihm alles verboten. Das heißt, für ihn hat das Fasten somit schon angefangen. Und darin war eine große Bedrängnis für die Sahaba. Und daraufhin hat Allah subhanahu wa ta'ala diesen Vers herabgesandt. Und sie sind darüber sehr glücklich gewesen, sodass Allah subhanahu wa ta'ala ihnen diese Sachen erlaubt hat, zu jeder Zeit in der Nacht, bis die Morgendämmerung eintritt. Und somit setzt dieser Vers fest, wann der Tag, wann das Fasten beginnt und wann das Fasten endet. Und zwar beginnt es mit der Morgendämmerung und endet mit dem Sonnenuntergang. Und da kann man auch, wenn man mit Nichtmuslimen redet, ihnen das klar machen, denn viele Menschen denken, dass das Fasten beginnt mit dem Sonnenaufgang. Und das ist natürlich falsch. Mit dem Sonnenaufgang endet das Morgengebet. Aber der Sonnenaufgang hat mit dem Fasten überhaupt gar nichts zu tun. Und die Tatsache, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns erlaubt hat, Essen zu trinken bis zum Fajr, bis zur Morgendämmerung, weist darauf hin, beinhaltet auch As-Sahur. Beinhaltet auch As-Sahur, und zwar das Einnehmen einer Mahlzeit vor dem Fajr, vor dem Morgengebet. Bevor die Morgendämmerung eintritt. Denn in As-Sahihain ist überliefert über Anas ibn Malik, er sagte, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن السحور بركة. تسحروا, das heißt, nehmt die Mahlzeit von As-Sahur ein, denn in As-Sahur, in dieser Mahlzeit, ist Baraka, ist Segen. Und es gibt viele Überlieferungen, die überliefert worden sind, über die Vorzüglichkeit von As-Sahur. Und selbst wenn man nur Wasser zu sich nimmt und nicht isst und nicht trinkt, so soll man Sahur auf jeden Fall machen und es nicht unterlassen. Und wenn man aufgewacht ist und Junub ist, das heißt die große Unreinheit hat, oder wenn eine menstruierende Frau rein geworden ist, kurz vor dem Fajr, kurz vor der Morgendämmerung, dann sollen sie damit beginnen, As-Sahur einzunehmen. Dann sollen sie damit beginnen, Sahur einzunehmen und anfangen zu fasten, sobald die Zeit eintritt. Und sie können Russel oder sollen Russel dann erst machen, wenn die Zeit vom Fajr eingetreten ist. Denn würden sie es vorher machen, würden sie es Sahur verpassen. Und das weist darauf hin, dass es keine Voraussetzung für die Gültigkeit des Fastens ist, dass das Fasten damit beginnt, während man die große Reinheit hat. Nein, das ist keine Voraussetzung, sondern man kann auch fasten, wenn man die große Unreinheit hat von Janaba oder wenn die Frau schon rein geworden ist, denn wenn sie nicht rein ist, darf sie natürlich gar nicht fasten, das ist verboten für sie. Aber wenn sie schon rein geworden ist vor der Morgendämmerung, dann darf sie fasten und kann den Russel erst später machen, nachdem sie nachdem die Zeit im Fajr eingetreten ist. Das ist überhaupt kein Problem. Und manche Menschen nehmen die Sahur-Mahlzeit früh ein, weil sie die meiste Zeit der Nacht wach sind im Ramadan oder wenn sie fasten allgemein. Und dann nehmen sie Sahur ein, früh in der Nacht und schlafen oder spät in der Nacht, einige Stunden vor dem Fajr und schlafen dann ein. Und diese Leute, die so etwas machen, haben einige Fehler begangen. Der erste Fehler ist, dass sie angefangen haben zu fasten, noch bevor die Zeit des Fastens eingetreten ist. Denn normalerweise die Sunna ist, dass man Sahur einnimmt und dann wartet, bis die Zeit vom Fajr eintritt und danach sein Fajr-Gebet zu Beginn der Zeit verrichtet. Das haben sie unterlassen. Die zweite Sache, den Fehler, den sie begehen, dass sie mit großer Wahrscheinlichkeit das Fajr-Gebet in der Gemeinschaft nicht verrichten. Und damit sündigen sie. Denn das Gemeinschaftsgebet in der Moschee ist eine Pflicht für diejenigen, wie wir gesagt haben, die sich in der Nähe der Moschee aufhalten. Und die dritte Sache, die sie unterlassen, oder was ihnen passieren kann, ist, dass sie sogar das Fajr-Gebet erst verrichten, wenn die Zeit schon ausgetreten ist, weil sie es verschlafen haben. Und das Verschlafen haben eines Gebetes ist von zweierlei Art. Entweder man kann etwas dafür, oder weil man eben daran gewohnt ist, spät schlafen zu gehen, oder weil man etwas gemacht hat, dass man eben wach geblieben ist, oder es passiert einem ab und zu. Aber wenn es eine Regelmäßigkeit ist, das ist ein großes Problem. Und wenn man dann sein Gebet erst nach dem Sonnenaufgang verrichtet hat, dann hat man eine große Sünde auf sich geladen, wie gesagt, wenn man es dafür kann. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat al-Ma'un auf der Seite 602, Surah 107, Vers 4 und 5, sagt er, فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Das heißt, so wehe den Betenden, denjenigen, die auf ihre Gebete nicht achten. Und zu der Kategorie, dass man auf seine Gebete nicht achtet, gehört, dass man seine Gebete nicht zur richtigen Zeit verrichtet. Dann, wenn man fastet, und das Fasten ist ein Pflichtfasten, dann muss man die Absicht, die Niyya, fassen, noch bevor die Morgendämmerung eingetreten ist. Man muss die Absicht also in der Nacht noch fasten. Und wenn man erst die Absicht nachdem die Fajr-Zeit, die Morgenzeit eingetreten ist, die Morgendämmerung, dann ist das Fasten nicht gültig. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, man lam yubayyit as-siyama min al-layl fala siyama lah. Das heißt, wer nicht schon die Absicht fasst in der Nacht, dann hat er nicht gefastet. Und der Hadith ist sahih bei An-Nasa'i und in Al-Jami'. Und das gilt für das Pflichtfasten. Das gilt für das Pflichtfasten und nicht für das freiwillige Fasten. Denn für das freiwillige Fasten, natürlich ist, wenn man die vollständige Belohnung erhält, dann macht man sein freiwilliges Fasten schon fest, man in der Nacht, auf jeden Fall. Aber wenn man sein freiwilliges Fasten erst fest, nachdem man aufgewacht ist, dann ist das auch gültig, solange es vor dem Dhuhr-Gebet oder vor der Dhuhr-Zeit stattfindet. Das heißt, wenn ich meine Absicht für ein freiwilliges Gebet, für ein freiwilliges Fasten fasse, dann habe ich Zeit, sie zu fassen bis zur Mittagszeit, Dhuhr-Zeit. Und natürlich, je später ich das mache, desto weniger ist die Belohnung. Denn jemand, denn die Alte hatten gemäß der Absichten, jemand, der angefangen hat zu fasten, der ist in einer Ibadah, der ist in einem Gottesdienst. Und der Beweis hierfür ist der Hadith von Aisha radiallahu anha, قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال und zwar sagte er, dass der Prophet صلى الله عليه وسلم ist eines Tages zu mir gekommen, also in mein Haus reingekommen, so, und dann sagte er, هل عندكم شيء? Habt ihr etwas? Gemeint ist etwas zu essen. فقال لا. فقلنا لا. Dann sagte sie eben nein. Oder sie sagte, wir sagten nein. Vielleicht war sie und noch jemand anderes in dem Zimmer. Wir sagten nein. قال فإني إذا صائم. Dann sagte er, dann faste ich eben. Dann faste ich eben. Das heißt, er ist aufgewacht und hatte gar nicht vorgehabt zu fasten. Und hat dann seine Frau gefragt, ob sie was zu essen hat. Sie sagte nein. Und dann sagt er, okay, dann faste ich eben heute, weil sowieso nichts zu essen da ist. Dann nutze ich die Situation aus und begebe mich diesem Gottesdienst. Und dann sagte Aisha radiallahu anha, ثم أتانا يوما آخر, dann kam er einen anderen Tag zu uns, an einem anderen Tag zu uns. فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيس. Das heißt, sie sagte oder sie sagten, die Frauen oder sie und die Aisha und jemand anderes sagte zum Propheten, O Gesandter Allahs, uns ist etwas zu essen gegeben worden, das man Heiß nennt. Heiß ist eine Art, ist eine Speise von Datteln mit Fett und Quark. Und sie sagte, uns ist Heiß geschenkt worden. Und dann sagte der Prophet, فقال أرينيه فلقد أصبحت صائما فأكل. Das heißt, er sagte, zeig es mir, diese Speise, und dann sagte er, denn ich bin aufgewacht und wollte fasten, und dann hat er gegessen. Der Hadith ist bei Muslim. Und dieser Hadith weist darauf hin, und auch andere Hadith weist darauf hin, dass wenn man freiwillig fastet, darf man sein Fasten brechen. Darf man sein Fasten brechen, und man braucht das Fasten nicht nachzuholen, und es ist keine Sünde, sondern man darf, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam klar und deutlich gesagt hat, er sagte, الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر. Er sagte, derjenige, der freiwillig fastet, es ist ihm selbst überlassen. إن شاء صام, wenn er möchte, dann soll er fasten oder weiter fasten. Und wenn er möchte, dann kann er sein Fasten brechen. Der Hadith ist sahih bei Al-Jami' al-Saghir von al-Suyuti. Und es ist mustahab, dass man mit dem Brechen des Fastens früh beginnt, so früh es geht. Sobald man sicher ist, dass die Sonne untergegangen ist, dann soll man sein Fasten brechen. Und dazu sage ich noch zwei Sachen. Einmal, wenn das Fasten beginnt ja, sobald die Morgendämmerung eintritt. Auch hier. Man darf so lange essen und trinken und das tun, was jemand tun darf, der nicht fastet, solange man sich noch nicht sicher ist, dass die Morgendämmerung eingetreten ist. Also, ist es Nacht und man ist nicht sicher, ist es schon Fajr oder noch nicht Fajr, dann darf man so lange essen, bis man sich sicher ist, dass Fajr ist. Und auch wenn einem nachher klar geworden ist, dass man eigentlich ein paar Minuten oder auch noch mehr als das gegessen hat, während schon Fajr war, dann ist es fast trotzdem gültig. Und genauso über den Sonnenuntergang umgekehrt. Man darf erst sein Fasten brechen, wenn man sicher ist, dass die Sonne untergegangen ist. Wenn man vorher das macht und man sich nicht sicher war, dass die Sonne untergegangen ist und man hat gegessen und dann stellt sich heraus, die Sonne war noch nicht unter, dann ist das Fasten ungültig, man muss es nachholen, wenn es ein Pflichtfasten gewesen ist. Ja. Und in solchen Angelegenheiten geht es immer um zwei Sachen. Entweder man ist sich sicher, man weiß es, oder man ist davon überzeugt. Entweder man ist sich ganz sicher, weil man es selbst gesehen hat, oder man ist davon überzeugt. Zum Beispiel jemand hat es dir gesagt und du vertraust ihm, du weißt, er spricht die Wahrheit. Und der Beweis dafür ist der Hadith von Sahal ibn Sa'ad, radiallahu anhu, er sagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. Das heißt, den Menschen geht es so lange noch gut, solange sie sich mit dem Fastenbrechen beeilen. Der Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim. Und ein folgender Hadith ist überliefert worden, Hadith Qudsi, in dem Allah subhanahu wa ta'ala sagte, in ahabba ibadi ilayya a'jalahum fitra, das heißt, diejenigen meiner Diener sind mir am liebsten, die sich am schnellsten damit beeilen, ihr Fasten zu brechen, aber der Hadith ist schwach und er ist bei Al-Jami' und Al-Tirmidhi und Ibn Khuzaymah. Aber Die Sunna ist es, dass man mit sein Fasten bricht mit Rutab. Rutab ist eine Art von Datteln. Und zwar gibt es, bei den Datteln unterscheidet man Stufe der Reife. Es gibt die Balah, dann gibt es die Rutab und es gibt die Tamr. Und das sind drei Formen, jeder, der verschiedene Datteln mal gegessen hat, weiß, es geht in drei Formen der Reife. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, im Hadith von Anas, also heißt der Anas radiallahu anhu, sagte, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuftir qabla an yusalli ala rutabat. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam pflegte, sein Fasten zu brechen, noch bevor er betet. Und deswegen wissen wir, was manche Leute machen, dass sie erst ihr Gebet verrichten, danach ihr Fasten brechen, das ist falsch. Sondern man bricht sein Fasten mit ein paar Datteln und danach betet man. Und nach dem Gebet kann man dann seine Speise zu sich nehmen. Das ist die Sunna, wie es offensichtlich in diesem Hadith heißt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam pflegte sein Fasten zu brechen vor dem Gebet mit ein paar Datteln. Rutabat. Das sind die eine bestimmte Form von Datteln. فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتْ فَتَمَرَاتْ. Und wenn er keine Datteln hatte, die Rutab sind, dann hat er eben Tamarat genommen. Tamarat sind die anderen Formen von Datteln, die noch reifer sind. Tamarat sind reifere Datteln als die Rutabat. فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَمَرَاتْ. Und wenn er auch keine Datteln gehabt hat, حَسَوَاتٍ مِنْ مَا. Dann hat er einfach eine Hand voll von Wasser genommen. Oder mehrere Hände voll von Wasser genommen. Und sein Fasten mit Wasser gebrochen. Und der Hadith ist bei Ahmed, Abu Dawud und der Tirmidhi und ist Hasan und Sahih. Und wenn man eben keine, weder nur Rutab findet, noch Tamr findet, noch Wasser findet, dann bricht man sein Fasten mit irgendeiner Sache, die Allah subhanahu wa ta'ala an Essen und Trinken erlaubt hat. Das ist die Sunna, dass man diese Reihenfolge einhält. Und hier gibt es eine Angelegenheit, sollte man eben darauf aufmerksam machen. Und zwar gibt es Leute, die ihr Fasten brechen und das Maghrib-Gebet unterlassen. Mit der Gemeinschaft in der Moschee. Mit der Begründung, sie wollen ihr Fasten, sie wollen eben ihr Frühstück zu sich nehmen. Weil Iftar auf Arabisch heißt der Frühstück, ja. Weil es die erste Mahlzeit ist, die man am Tag einnimmt. Deswegen heißt es Iftar. Und dadurch hat man wieder eine Sünde begangen, weil man sein Gemeinschaftsgebet unterlassen hat, wegen dem Essen, das man zu sich nehmen will. Und man hat auch viel Belohnung verpasst und sich selbst der Strafe ausgesetzt. Und wie ich gesagt habe, es ist gesetzlich und das Beste für den Fasten ist, dass er seinen Fasten zuerst bricht mit ein paar Datteln, dann zum Gebet geht und danach seine Mahlzeit zu sich nimmt. Dann ist es mustahab, dass derjenige, der sein Fasten bricht, ein Dua spricht. Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith, der ihm zugeschrieben wird, der Hadith ist schwach, aber gleich erwähne ich in einem Hadith, der noch schöner ist, und zwar inna lissa'imi 'inda fitrihi da'watun ma turad. Und zwar sagt er, für den Fastenden gibt es ein Dua, wenn er ihn spricht, während er sein Fasten bricht, dann wird das nicht zurückgeworfen. Oder anders übersetzt, wenn der Fastende beim Fastenbrechen ein Bittgebet spricht, dann wird es nicht verworfen. Das heißt, wird erhört werden. Der Hadith ist schwach bei Ibn Majah, aber es gibt einen Hadith, der noch besser ist als das, der diese Situation auch beinhaltet. Und zwar sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, ثلاث دعوات مستجابات. Er sagt, es gibt drei Arten von Duas, die erhört werden. Da'watul Sa'im, das Dua des Fastenden, wa da'watul Mazlum und das Dua, das Bittgebet desjenigen, der ungerecht behandelt worden ist, wa da'watul Musafir und das Bittgebet des Reisenden. Und der Hadith Sahih bei Al-Jami'. Und in einer anderen Version heißt es, wa da'watul Walid und auch die Dua vom Vater für seinen Sohn und genauso gut gemeint ist für die Mutter, für ihre Tochter, also die Eltern für ihre Kinder. Und warum habe ich gesagt, dieser Hadith ist noch besser als der andere? Warum? Weil der erste Hadith beinhaltet nur den Dua, während man sein Fasten bricht. Aber der andere beinhaltet, dass der Fastende überhaupt, wenn er Dua spricht, solange er fastet und Dua macht, wird sein Dua erhört werden. Genauso wie der Reisende. Und das sollte man nicht außer Acht lassen. Dann gibt es Bittgebete, die erwähnt worden sind, überliefert worden sind. Und zwar ist überliefert worden, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, Allahumma laka sumt wa ala rizqika aftart. Das heißt, oh Allah, ich habe für dich gefastet und durch deine Versorgung mein Fasten gebrochen. Oder mit deiner Versorgung mein Fasten gebrochen. Und der Hadith ist bei Abu Dawud und Al-Jami' dort ist die Überlieferung schwach, allerdings ist er bei Abu Dawud Hassan. Und Er hat auch, ist auch überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, in einem Hadith bei Abu Dawud al-Jami' und der Hadith ist Hassan, und zwar ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Das heißt, der Durst ist fortgegangen und die Adern sind feucht geworden und die Belohnung steht inshallah fest. Und so soll man als Muslim die Regeln des Fastens lernen und wann man sein Fasten genau bricht und wie man es bricht, damit man es genau auf die Art und Weise tut, wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam es getan hat. Denn man könnte auch diese viele Sunnan unterlassen und das Fasten wäre auch gültig und man wäre auch kein Frevler, aber man kann durch einfachste Art und Weise, indem man sich einfach daran gewöhnt, so viel Belohnung einkassieren, wie man sich gar nicht vorstellen kann. Denn wir wissen, dass es eine Sunna ist, dass man zum Beispiel mit Datteln sein Fasten bricht. Und wer weiß, wie groß die Belohnung ist dafür, dass man dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam in dieser Sache folgt. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns ja mitgeteilt im Koran, dass wir im Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam ein schönes Vorbild haben für denjenigen, der Allah anstrebt oder Allahs Wohlgefallen anstrebt und den jüngsten Tag und Allahs viel gedenkt. وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.